Angst von der Mutter. Ach, die teure, die gute! Als Mutin komm ich hier und bring ich vor in Mute diese Schreiben. Wie ein Schreiben? Und noch die Stückchen Gold, damit was aufzubessern deinen Sand. Und noch, was noch? Und noch, wie soll ich's sagen? Und noch hat mir die Mutter etwas aufgetragen, von wo ich mich. Stimmung kann das sein? Oh, vertrau es mir an! Nichts, nein! heimwärts du ziehst. Ich schließe Abend und bin meiner Mutter schon morgen. Bei meiner Mutter, du sag, wenn du sie siehst, dass ich sie lieb aus vollem Herzen, mein Dasein nur ihr ist geweiht, möges minder der Trennung schmerzen, dass sie lieb und verzeiht, dass ich trein ihr ins Augenblicke, sag es ihr, yeah.